Das Krähennest. Transparenz für die Ohren. 17. Dezember, Piratengezwitscher. Heute gibt's hinter dem Türchen 17 Twitter-Zitate von, um und mit Piraten. Die Tweets sind Nachrichten ihrer jeweiligen Verfasser und auf Twitter veröffentlicht. Leider sind uns die Quellenangaben verloren gegangen. Aber ihr habt ja Internet. Erstens, Eigentum verpflichtet. Das gilt auch für das, was man zwischen den Ohren hat. Zweitens, ich treffe am Donnerstag Henry Kissinger in Berlin. Er möchte die Piraten kennenlernen. Drittens, bei dem, was gerade in Berlin abgeht, will ich von keinem Journalisten mehr lesen, Piraten wären zu chaotisch, um seriöse Politik zu machen. Viertens, gerade eine PM von einem Ex-Piraten-Pressesprecher bezüglich einer PM eines aktuellen Piraten-Pressesprechers bekommen. Ja, nee, ist klar. Fünftens, Sommernächte taugen für alle möglichen Aktivitäten, außer Schlafen. Sechstens, alle reden über Drogen, wir nehmen sie, Piraten. Siebtens, Schlagerexperiment vor, wir schalten für eine Woche das Internet ab und warten, ob bei den Künstlern das Geld nur so in die Kasse strömt. Achtens, ihr werdet euch noch wünschen, wir hätten kein Programm, Piratenpartei. Neuntens, ach ja, falls ihr euch über schlechte Presse wundert, wir NRW-Piraten wollen der Bertelsmann-Stiftung die Gemeinnützigkeit aberkennen. Läuft. Zehntens, lassen Sie mich durch, ich bin Arsch. Elftens, vielleicht sollten neu gewählte Politiker nicht auf das Grundgesetz schwören, sondern es einmal mit der Hand abschreiben. Zwölftens, auf vielfachen Wunsch von Presse, VGs, Rechteinhaber und Urhebern haben wir uns nun doch darauf geeinigt, das Urheberrecht abzuschaffen. Dreizehntens, ich möchte übrigens alle echten Piraten darum bitten, nicht im Affekt aus der Partei auszutreten, auch wenn's manchmal schwerfällt. Vierzehntens, jetzt stehen die Piraten schön doof da, dass sie als einzige Partei keinen Internetverein am Start haben. 15. Journalisten und Journalistinnen, die über Piraten berichten, werden erstaunlich schnell selber zu solchen. 16. Ich glaube, lieber Ed Volker Beck, deine Polemik gegen die Piraten kommt nicht so gut. Grüne sollten es besser können. 17. Was kontrollierte und sichere Freiheit bedeutet, sieht man an Tieren in vorbildlichen Zoos. Zu Risiken und Nebenwirkungen von nicht erkannter Ironie wenden Sie sich an die Piraten Ihres Vertrauens. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Krähennest bei Twitter @Krähennest mit AE.